أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir wollen Barakallahu fikum nicht lang machen und wir haben angefangen voriges Mal mit so einem Vorwort, dass wir weiter die Geschichte des Islam erklären und wir machen weiter inshallah mit der Geschichte in der Zeit von 11 bis 13, von 11 bis 13 nach der Auswanderung von unserem Prophet Muhammad. Also das wird Jahr 11 bis Jahr 13. Und das ist in den Jahren von Khilafat von Abu Bakr al-Siddiq. Das wird Abu Bakr war Oberhaupt der Muslimen. Wer ist Abu Bakr al-Siddiq? Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, Barakallahu fikum, deshalb Geduld mitbringen. Abu Bakr al-Siddiq هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله ابن أبي قحافة عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي التيمي ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. المشهور والصحيح أن اسمه أبو بكر الصديق واسمه عبد الله وقيل العتيق، فلذلك يقول عبد الله العتيق. والعتيق لقب له قيل لعتقه من النار وقيل لعتاقة وجهه أي لحسنه وجماله، وقيل أن أمه لما أنجبته كانت ما تنجب أولاد، وكل ما يموت كان يموت، فقالت إذا أنجبت ولد فسأجعله عتيقا للكعبة، لذلك سمي العتيق والله أعلم. أجمعت الأمة على تسميته بالصديق، والحديث مشهور لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على أحد فقال لأحد اهدأ اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان معه أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، لذلك قال أهل العلم أن الذي سماه الصديق هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بادر إلى تصديق رسول الله ولازم الصدق، لازم الصدق، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف الإسلام، في المواقف الرفيعة، ثبت على الإسلام، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ترك عياله وأطفاله ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وسائر الطريق، ثم ثبت يوم بدر ويوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، فبكى أبو بكر لأنه علم أن المقصود أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وثبت يوم وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبويع لمصلحة المسلمين، ثم اهتم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقاتل أهل الردة وجهز لفتح الشام، وفي زمانه بدأ جمع القرآن، وكان له في الإسلام جولات وصولات رضوان الله عليه وكان يلقب في الجاهلية حتى بالعتيق، وقيل أنه أيضا في الجاهلية كان يلقب بالصديق رضوان الله عليه. ولد بعد مولد النبي بسنتين وأشهر، لأنه مات وعمره 63 سنة، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنتان. نشأ بمكة ولا يخرج منها كان إلا للتجار، وقال فيه ابن الدغنة إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف. كان من رؤساء قريش وأهل المشورة فيهم، وكان من أعف الناس في الجاهلية، وهو وعثمان لم يشربا الخمر حتى في الجاهلية رضوان الله عليهما. كان من صفته رضوان الله عليه رجل أنه رجل أبيض نحيف خفيف العارضين، وكان إزاره يرتخي منه، وهو طبعا الذي كان يهب الحريات، فكان يشتري العبيد ويعتقهم لله سبحانه وتعالى. وكان أول من أسلم من الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد لما دعوته إلى الإسلام كانت له كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عتم عنه حين ذكرته وما تردد فيه، أي ما لبث إلا أن أسلم. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فأسلم أبو بكر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. في الإسراء والمعراج لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت في يعني أسري بي وعرج بي إلى السماء، أبو بكر ما كان موجود، فلما سمع أبو بكر الخبر قال أقال؟ قالوا نعم، قال صدق، ما تردد أبدا ولا أبدا تردد مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وذكره الله في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، انتبهوا إن الله معنا، يعني الله مع النبي ومع أبو بكر. فهذه أكبر كرامة للإنسان أن يكون الله سبحانه وتعالى معه خاصة. وكان من أشجع الصحابة رضوان الله عليهم، كان من أشجعهم رضوان الله عليه أبو بكر، وكان من أعلمهم ومن أجودهم رضوان الله عليه. وكان الصحابة يعلمون أن أبو بكر هو أعلم الناس. فلذلك سئل علي بن أبي طالب، من سأل علي بن أبي طالب؟ انتبهوا، محمد بن علي بن أبي طالب سأله، قال يا أبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال محمد. قال خشيت أن يقول عثمان، فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضوان الله عليه علي بن أبي طالب. وروى البخاري عن ابن عمر كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وزاد الطبراني في الكبير، فيعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. يعني لما كنا نخير من أفضل الناس فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا شك أن الرابع هو علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه. أنزل الله في مدحه آيات في القرآن، ومدحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. Die Geschichte des Islam geht weiter. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam starb, haben die Muslime einen Führer gebraucht, damit die Muslime ein Oberhaupt haben, damit sie jemanden haben, der entscheidet. Und natürlich, sie haben sich für Abu Bakr entschieden. Warum aber eigentlich Abu Bakr? Warum Abu Bakr? Weil Abu Bakr der beste Muslim ist nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Abu Bakr al-Siddiq hat die Muslime 2 Jahre geführt. Ridwanullahi alayhi. Abu Bakr heißt Abdullah ibn Abi Quhafa, Uthman ibn Amir, und der hat Verwandtschaft mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dem 7. Großvater. Die haben beide dort, das heißt, sie treffen sich bei der Abstammung dort, bei Murrah heißt er. Abu Bakr ist Tamimi oder Taimi, sagt man. Und er heißt normalerweise Abdullah. Abu Bakr heißt Abdullah. Und man hat gesagt, Abdullah al-Atiq. Al-Atiq, das wird der Gerettete von der Hölle. Und manche sagen al-Atiq, weil er so schön aussah, Radwanullahi alayhi. Und manche sagen al-Atiq, weil seine Mutter damals keine Kinder bekam. Da hat sie gesagt, wenn ich einen Sohn bekomme, dann werde ich diesen Sohn sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala opfern oder Al-Kaaba opfern. Und deshalb hat man ihn genannt, der Gerettete Al-Atiq, weil er nicht gestorben war von allen Kindern, die seine Mutter bekommen hat. Auf jeden Fall, Abu Bakr, Radwanullah alayhi, ist mit Konsens der islamischen Nation, mit Konsens der islamischen Nation, der Beste in dieser Nation nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keiner kann das bestreiten, dass Abu Bakr der Erste war, der den Islam angenommen hat. Der erste Mann, also ein erwachsener Mann, war der den Islam angenommen hat. Er war mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer. Und er hat ihn immer unterstützt. Er hat gezeigt, dass er ein richtiger gläubiger Moslem war. Er war fest auf dem Weg des Islam und er hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geholfen. Nicht nur in der Auswanderung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern in allen auch Situationen. Er hat seine Familie verlassen und seine Kinder verlassen und er war die ganze Zeit mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mit Verlassen der Kinder und der Frau bedeutet nicht, dass er jetzt sie alle sozusagen außer Acht gelassen, nein. Sondern wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn ruft und seine Familie, er war immer beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat sie verlassen in Mekka und ist er mit dem Propheten ausgewandert. Abu Bakr radhiyallahu anhu. Seine Worte waren klare Worte in Mekka. Und die waren klare Worte zu Tag von Badr und zu Al-Hudaybiyah-Tag und als sie auch Mekka befreit haben. Er hat geweint, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er starb, als er gesagt hat, es gibt eine Person, Allah hat ihm die Wahl gegeben, zwischen dem, was er in diesem diesseits bekommt und zwischen dem, was er bei seinem Herrn bekommen wird im Jenseits. Der hat jenseits gewählt. Abu Bakr hat geweint, weil er verstanden hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird sterben. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, jeder, der uns geholfen hat, hat seinen Lohn in diesem sozusagen Leben bekommen. Außer eine Person. Wir könnten ihn nicht belohnen. Und das ist Abu Bakr. Sein Lohn wird bei Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und der Prophet hat gesagt, alle Türen, zur Moschee werden geschlossen, außer die Tür von Abu Bakr, Radwanullahi alayh. Er hat dadurch, dass er Khalif geworden ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala den Islam geschützt und die Einheit der Muslime. Er hat die Leute, die den Islam verlassen haben, er hat sie zum Islam zurückgebracht. Er hat die Befehle vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam durchgesetzt. Und er hat angefangen, befohlen, und er hat angefangen, den Koran zu sammeln. Das war in seiner Zeit, Ridwanullahi alaihi. Und er hat die Muslime regiert und geführt, und er war der Beste. Keiner, passt auf, das ist sehr wichtig, keiner hat Abu Bakr kritisiert. Schaut mal in der Geschichte. Man sieht, dass alle Muslime mit ihm zufrieden waren. Radwanullahi alayhim. Abu Bakr wurde As-Siddiq genannt. Das bedeutet der Wahrhaftige. Das bedeutet der Wahrhaftige. Wer hat ihn Wahrhaftige genannt? Manche sagen, der wurde Wahrhaftige genannt, bevor er auch den Islam angenommen hat. Aber viele Gelehrten sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn Wahrhaftige genannt. Wann hat er ihn Wahrhaftige genannt? Das war zu Himmelreise und Nachtreise. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Himmelreise und Nachtreise gegangen ist, dann hat er das den Leuten erzählt. Die haben ihn ausgelacht. Dann hat Abu Bakr davon gehört. Er hat gesagt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erzählt? Sie haben gesagt, ja. Er hat gesagt, dann hat er die Wahrheit gesprochen. Ohne Willen, aber ohne Zögern, Ridwanullahi alayhi. Und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war auf Uhud. Uhud ist ein Berg neben Al-Madina. Der Prophet war auf Uhud und Uhud bebte. Bebte. Fängt an, sich zu bewegen. Der Prophet sagte, Uskun, das bedeutet festbleiben. Ruhig bleiben, Uhud. Auf Uhud ist ein Prophet, ein Wahrhaftiger, ein Siddiq und zwei Märtyrer. Und zwei Märtyrer, die waren, subhanallah, die Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Wer hat das gesagt übrigens? Ali ibn Abi Talib. Hat das nochmal erklärt. Ridwanullahi alayhim. Abu Bakr ist nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 Jahre geboren. Weil er auch 63 Jahre alt war. Und er ist in Mekka geboren. Er war Händler und er hat Mekka nur verhandelt, verlassen. Er war reich. Einer von den Arabern, der sehr bekannt war, der hat ihm gesagt, so eine Person wie Abu Bakr sollte niemals Mekka verlassen. Du pflegst die Beziehung zur Verwandtschaftsbande. Du sagst die Wahrheit, du lügst nicht. Du hilfst die Leute und du unterstützt den Armen. Und wenn die Leute deine Hilfe brauchen, dann bist du der Erste, der hilft. Und du bist gastfreundlich, du bleibst. Er war einer von den Führern von Mekka vor dem Islam. Und er war einer der Besten, der Reinesten, auch vor dem Islam. Übrigens, Abu Bakr und Uthman haben auch kein Alkohol vor dem Islam getrunken. Sie haben kein Alkohol getrunken. Abu Bakr und Uthman vor dem Islam. Obwohl die Leute vor dem Islam viel Alkohol getrunken haben. Abu Bakr und Uthman nicht. Nein, da haben sie gesagt, nein, wir machen sowas nicht. Und Abu Bakr, der war eine Person, die niemals schlechte Worte gesagt hat. Er war schlank, sehr schlank. Er war hell, radwallahu alayhi, seine Hautfarbe. Und weil er so schlank war, als er sein Isar-Untertuch gehabt hat, das rutschte immer nach unten, radwallahu alayhi. Und er war eine Person, die geweint hat, als er Koran gelesen hat, radwallahu alayhi. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von ihm erzählt. Er hat gesagt, als ich euch zum Islam aufgerufen habe, dann haben die Menschen gesagt, du hast gelogen. Außer Abu Bakr, er hat mir gesagt, du hast die Wahrheit gesagt. Und jeder von euch hat gezögert, als ich ihn zum Islam aufgerufen habe. Außer Abu Bakr, Ridwanullahi alayh. Er hat niemals gezögert. Er hat den Islam sofort angenommen. Er war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam immer. Und er war tapfer. Der war der tapferste unter Sahaba radhiyallahu alaihim jami'a. Und übrigens, Abu Bakr hat auch das meiste Wissen bei den Sahaba. Al-Bukhari hat überliefert von Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Pass auf, von wem? Von Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Weil manche Lügner behaupten, dass Ali mit Abu Bakr unzufrieden war. Ja? Das erste Hadith, dass Abu Bakr Siddiq heißt, das ist von Ali. Dass Abu Bakr den Wissen, der am meisten Wissen gehabt hat von Sahaba, das ist auch von Ali. Dass Abu Bakr der tapferste war, das ist auch von Ali. Dass Abu Bakr fähig ist und das gebührt hat, Khalif zu werden, das ist auch von Ali überliefert. Ja, alles. Und jetzt kommt diese Überlieferung, das ist bei Bukhari. Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib sagte, ich habe meinen Vater Ali ibn Abi Talib gefragt, oh Vater, wer ist der Beste nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ali sagte ihm, Abu Bakr. Abu Bakr. Dann sagte, wer dann? Dann hat er gesagt, Umar. Dann hat Muhammad Abu Bakr gesagt, ich wollte nicht danach fragen, damit er sagt, Uthman. Deshalb habe ich ihm gesagt, und du? Ali sagte, ich bin einer von Muslimen. Mit Sicherheit, die Besten sind Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali. Von Sahaba radiallahu alayhim, weil sie die vier Recht-Khalifen der Muslime sind. Die vier Khalifen der Muslime sind Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali ibn Abi Talib. Aber schaut mal, Ali ibn Abi Talib, subhanallah, sagt so, mehr als das sagt Ali ibn Abi Talib, wenn jemand behauptet, dass ich besser als Abu Bakr und Umar wäre, dass ich besser als Abu Bakr und Umar wäre, werde ich ihn peitschen, weil er lügt. So sagt Ali ibn Abi Talib, aber die Leute, die wollen diese Lügner, die wollen das nicht annehmen. Subhanallah. Abu Darda sagte, es gibt niemanden nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der besser als Abu Bakr ist. Außer dass diese Person Prophet ist. Und es gibt niemanden, der Prophet sein wird oder kommen wird, außer Isa alaihi salam, der wird wiederkommen, weil er noch nicht gestorben ist, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Und deshalb haben die Sahaba gesagt, Abu Bakr war barmherzig, war wissend und war tapfer. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn gelobt im Koran. Er hat gesagt, subhanahu wa ta'ala, in Surah al-Tawbah, die Ayah 40, Surah al-Tawbah, Ayah 40, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der zweite von zwei, als sie in der Berghöhle waren, als er zu seinem Freund oder Gefährten sagte, sei nicht traurig, Allah ist mit uns, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm Ruhe im Herzen gegeben. Wer ist hier, wen ist hier gemeint? Abu Bakr. Weil der Prophet sowieso Ruhe im Herzen hat. Das ist Abu Bakr, hat Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt im Koran, dass Allah mit ihm ist. Subhanahu wa ta'ala. Und dass er die Ruhe bekommen hat im Herzen von Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr wurde genannt auch derjenige, der den Sklaven Freiheit geschenkt hat, weil er Sklaven gekauft hat und er hat sie befreit. Radwanullahi alayhi. Im Koran findet man viele Ayat, die Abu Bakr im Koran werden viele Ayat über Abu Bakr herabgesandt als Lob für ihn, Ridwanullahi alayh. Und diese Ayat, die sind bekannt, und der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam hat das gesagt, dass Abu Bakr radhiyallahu alayhi der Beste ist nach dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Und die Sahaba waren im Konsens, dass Abu Bakr so sagen der Beste ist. Passt auf jetzt. Jetzt kommen wir zu der Geschichte in diesem Zusammenhang, nachdem wir über Abu Bakr gesprochen haben. Und wer ist Abu Bakr? Natürlich, es gibt auch Unterrichte, die ich gemacht habe, die sind auch im Internet, da kann man zuhören, über Abu Bakr allgemein. Al-Amr kana hakadha. بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان علي والزبير ومن معهما تخلفوا في بيت فاطمة، وتخلفت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقال له عمر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نأمهم حتى لقينا رجلان صالحان، فذكرا لنا الذي صنع القوم، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلت: نريد إخواننا من الأنصار. فقال: عليكم ألا تقربوهم، واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين. فقلت: والله لنأتينهم، أي عمر يقول، قال عمر: والله، لأنه هذا الخبر هو عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا هم مجتمعون، وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل أو مزمل، أي مغطى وملتف. فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: وجع. فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، وقال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة منكم تريدون أن تختزلونا من أصلنا وتحطنوننا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وقد كنت زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر، وقد كنت أداري منه بعض الحد، وهو كان أحلم مني وأوقر، وبكر أحلم وأوقر. فقال أبو بكر: على رسلك، يعني على مهلك. فكرهت أن أغضبه، وكان أعلم مني. شوف عمر أقول: أبو بكر أعلم مني، أحلم مني، أوقر مني، أعلم مني. هذا هو الإخلاص. والله ما ترك من كلمة، شوف، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، يعني أنا حطيت هنا بقلبي بعض الكلمات، زورت مقالة، أي يعني حطيتها بقلبي ليقولها، فقالها واحد آخر، إلا قال في بداهته مثلها وأفضل منها حتى سكت. فقال: أما بعد، فما ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهله، فما ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهله، يعني أنتم معشر الأنصار أنتم أهل الخير، ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، يعني الأمر في قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي، الله أكبر، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيره. يعني أبو بكر رضوان الله عليه أخذ يد عمر ويد أبو عبيدة وقال: بايعوا واحد منهم. يا عمر يا أبو عبيدة، أبو بكر ما يريد، وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني ما أقول أنا يقطعوا لي رقبتي أحسن ما أكون أمير على أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. فقال قائل من الأنصار: منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار. أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أوفق من بايعة أبي بكر رضوان الله عليه. خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة، أي يحدثوا بعدنا بيعة، فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى، وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد. وهكذا، بارك الله فيكم، وهكذا كانت الخلافة لأبي بكر الصديق. فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير، فدعا بالزبير فجاء، فقال هنا قلت ابن عمتي رسول الله وابن عمتي رسول الله وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله، فقام فبايعه أي الزبير. ثم نظر في وجه القوم فلم ير عليا فدعا به فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله وختنه يعني صهره على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعه. ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وتكلم كلام رائع رضوان الله عليه، وبذلك كانت البيعة أولا البيعة في سقيفة بن ساعدة، ثم كانت البيعة العامة في المسجد في بقية يوم الاثنين وصبيحة الثلاثاء، ثم بدأوا بتغسيل وتكفين النبي صلى الله عليه وسلم بقية يوم الثلاثاء، ودفنوه ليلة الأربعاء صلوات الله وسلامه عليه، وبيع لأبي بكر كما ذكرنا، وخطب أبو بكر وخطب أبو بكر الخطبة التي المشهورة التي دعاهم فيها إلى تقوى الله، دعاهم فيها إلى تقوى الله سبحانه وتعالى والالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما علي والزبير فقالوا يعني اعتذروا أنهم تأخروا في البيعة لأنهم كانوا يجهزوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه كانت أول المسألة أن أبا بكر أصبح خليفة من خليفة للمسلم. بارك الله فيكم. نعم من اكليرت هات دي أبو بكر فار und was Abu Bakr für Eigenschaften gehabt hat, sage ich nur etwas. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist zu ihm eine Frau gekommen. Sie hat ihm gesagt, wenn ich komme zu dir und ich finde dich nicht, wen soll ich fragen? Der hat gesagt, frage Abu Bakr. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er krank war, der hat befohlen, dass die Leute Abu Bakr als Imam nehmen im Gebet. Und Abu Bakr war immer Minister vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet hat mit ihm immer gesprochen. Und er war auch Geheimnisträger vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er wurde gefragt, sallallahu alaihi wasallam, der Prophet, wen liebst du am meisten von Frauen? Der hat gesagt, Aisha. Und von Männern, der hat gesagt, ihren Vater. Das ist Abu Bakr, radhiyallahu anhu. Und er hat auch gesagt, lasst meine Gefährten in Ruhe. Lasst ihn in Ruhe. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals akzeptiert, dass jemand über Abu Bakr schlecht redet oder was sagt, wenn Abu Bakr dabei ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Und natürlich, die Muslime waren durcheinander geworden. Abu Bakr stand auf und er hat den Leuten gesagt, wer Muhammad anbetet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Und wer Allah anbetet, Allah ist ewig, lebendig, er stirbt nicht. Dann waren die Leute ruhiger geworden. Und hier haben manche sich gesammelt bei Ali, radhiyallahu alayhi, weil die Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, damit sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorbereiten wegen Bestattung. Und die Al-Ansar, die Leute von Al-Medina, haben sich versammelt in Saqifat Bani Sa'ida. Und Al-Muhajirin haben auch sich versammelt. Dann sagte Umar, kommt, wir gehen zu unseren Brüdern von Al-Muhajirin. Von Al-Ansar, von den Leuten von Medina. Als sie auf dem Weg waren, haben sie einen Mann getroffen. Und sie haben ihn gefragt, was machen Al-Ansar? Er hat gesagt, geht schnell dahin, weil Al-Ansar sich versammelt haben und sie wollen sozusagen, dass der Führer für die Muslime oder der Khalif, dass er von ihnen ist. Dann gingen sie und dann hat Umar erzählt, dann hat man Sa'd ibn Ubadah gesehen, er hat sich sozusagen ungehört, weil er krank war ein bisschen. Das heißt, Al-Ansar wollten normalerweise Sa'd ibn Ubada, der war Führer von ihnen, der war einer der besten Muslime, auch das stimmt. Sie wollten ihn als Khalif haben. Umar radhiyallahu alayhi wollte mit ihnen reden, aber Umar hat gestoppt. Dann stand einer von Al-Ansar und er hat gesagt, wir werden sozusagen den Khalif von uns bestimmen. Umar hat sozusagen in seinem Herzen bestimmte Wörter vorbereitet, damit er das spricht. Umar wollte das machen, Abu Bakr hat ihm gesagt, ruhig bleiben. Und Umar sagt hier, subhanallah, Umar sagt, Abu Bakr hat mehr Wissen als ich. Abu Bakr war sozusagen geduldiger als ich. Und der stand und er hat so schön gesprochen, Abu Bakr. Jedes Wort, was ich in meinem Herzen verborgen habe, dass ich das sage, hat Abu Bakr das gesagt. Der hat so schön gesprochen, radhiyallahu alayhi. Und dann hat Abu Bakr ihnen gesagt, ihr wisst genau, dass diese Sache in Quraysh bleibt. Das wird der Führer der Muslime sollte von Quraysh sein. Es gibt so ein Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ihr seid unsere Brüder. Und wenn ihr vom Guten spricht, dann habt ihr immer das Gute. Weil man weiß, alle wissen, was ihr für den Islam gemacht habt. Aber diese Sache bleibt in Quraysh. Weil Quraysh, das sind sozusagen Leute, die mit dem Propheten waren und so weiter. Und er hat das erzählt. Dann hat Abu Bakr die Hand von Umar genommen und Hand von Abu Ubaidah. Und er hat gesagt, ihr könnt einen von den beiden nehmen als Khalif. Umar sagt, lieber hätte man mich abgeköpft oder geköpft, geschlachtet, dass ich Khalif werde und Abu Bakr ist dabei. Oder Amir werde, dass wir Führer werden und Abu Bakr ist dabei. Abu Bakr ist besser als Umar. Umar selber sagt, er ist besser und wissender und geduldiger. Das geht nicht. Ich kann das nicht machen. Dann hat einer von Al-Ansar gesagt, was ist los mit euch? Ihr wollt nur sozusagen die Führung nehmen. Einer von uns und einer von euch. Und dann haben sie angefangen zu reden und so weiter. Und viele haben gesprochen zusammen. Dann hat Umar die Hand von Abu Bakr genommen. Er hat ihm gesagt, Abu Bakr, gib deine Hand. Du bist der Khalif von Muslimen. Abu Bakr hat ihm die Hand gegeben. Als die anderen das sahen, dann haben alle das gemacht. Auch Al-Ansar. Sofort. Weil die wissen alle, dass wir, Abu Bakr ist der fähige Person da. Er ist die fähige Person dafür. Und so haben sie Abu Bakr bestätigt als Khalif. Und dann stand Abu Bakr und er hat eine Rede gehalten. Das war so eine schöne Rede. Und übrigens, keiner von den Muslimen hat das widersprochen. Manche behaupten, dass Ali ibn al-Talib und Az-Zubayr ibn al-Awwam und die anderen, die haben das nicht gemacht. Das stimmt nicht. Pass auf, das stimmt nicht. Ali ibn al-Talib und Az-Zubayr und die anderen, die waren bei Ali, weil die sich vorbereitet haben, weil sie die Familie vom Propheten sind, sie haben den Propheten vorbereitet, damit sie ihn bestatten. Nur deswegen. Dann kamen sie später, haben sie gesagt, wir haben sich entschuldigt. Dann haben sie gesagt, wir waren beschäftigt, deshalb wussten wir nicht. Abu Bakr hat so geguckt, er hat gesagt, wo ist es Zubair? Da haben sie gesagt, wir holen ihn jetzt. Da haben sie ihn geholt. Er hat gesagt, willst du keinen Treueid leisten? Er sagt, doch, du bist doch Khalif vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er gesagt, wo ist Ali? Wir haben auch Ali gebracht. Hat Ali das Gleiche auch gesagt. Und damit die Sache klarer wird, hat Ali ibn Abi Talib nach 6 Monaten nochmal Abu Bakr bestätigt, weil manche gesagt haben, nein, das war anders und sowas, was wir heute auch zutage hören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und dann stand Abu Bakr und er stieg den Minbar und er hat angefangen zu reden. Er hat so schöne Wörter gesagt, Radwanullahi alayhi. Er hat ihnen gesagt, ich möchte mit dieser Religion weiter führen und bei ihr müsst mir helfen. Und wenn ich Fehler gemacht habe, dann sollt ihr mir sagen. Ihr müsst die Wahrheit sagen. Ihr dürft nicht lügen. Derjenige, der Recht hat, ist bei mir immer stark, wenn er auch schwach ist. Und derjenige, der stark ist, wenn er kein Recht hat, ist er bei mir schwach, egal wer diese Person ist. Und ich möchte mit dem Buch Allahs und mit der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam weitermachen. So hat Abu Bakr sehr Schönes erzählt und er hat ihnen auch dann gesagt, ich wollte niemals sozusagen Führer werden oder sozusagen Oberhaupt der Muslime werden, aber ihr habt mich sozusagen gewählt und bestätigt für diese Sache, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir helfen. Umar sagte, alle Muslime waren mit dieser Entscheidung, alle Muslime waren mit dieser Entscheidung zufrieden und dann, das hat einen Tag nur gedauert, die Muslime haben dann einen Führer gehabt und der war Abu Bakr as-Siddiq. Der war Abu Bakr as-Siddiq und es geht weiter, definitiv mit der Geschichte des Islam. So haben die Muslime jetzt Abu Bakr als Führer und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde am Abend, das war Dienstag, am Abend wurde er, sallallahu alaihi wasallam, er starb am Montag und am Dienstagabend, sie haben ihn bestattet und die Muslime haben ihren Führer gehabt, Khalifen, und das war Abu Bakr as-Siddiq und er wurde von allen Muslimen bestätigt. Bis hier, barakallahu fikum, ist gut, weil ich sehe, wir haben 20 Uhr und das nächste Mal, bi'idhni ta'ala, machen wir weiter mit der Geschichte von Abu Bakr und es gab große Ereignisse, die in seiner Zeit passierten, wie zum Beispiel die Armee von Usama, die Leute, die den Islam verlassen haben, die Leute, die kein Zakat gezahlt haben, Musaylam al-Kadhab, derjenige, der behauptet hat, der wäre Prophet und Sammlung des Korans und es gab noch andere Ereignisse, da machen wir lang, bi'idhni ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf den richtigen Weg des Islam befestigen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, wenn was Falsches oder Schlechtes von mir und Shaitan. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallilahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sima kathira. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Ja, ich habe die Khutba, aber die Khutba mache ich euch oben, inshallah. Ich ändere nur den Platz und dann komme ich wieder. Ich mache so, ich gebe euch allen rot erstmal. Ich gebe alle rot und lasse ich den Raum offen und dann komme ich wieder, bi'idhni ta'ala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Khair, inshallah.